Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Alle Versicherten in Deutschland haben inzwischen eine elektronische Gesundheitskarte. Das Problem ist nur, die elektronische Gesundheitskarte kann nicht viel. Name, Geburtsdatum und Adresse sind darauf gespeichert, sonst nicht viel. Das nervt auch die Krankenkassen, die sich von einem besseren Datenfluss zwischen Arzt, Klinik und Patient auch Kostenersparnisse versprechen. Einige, wie die AOK und die Techniker Krankenkasse, wollen jetzt nicht länger warten und gehen eigene Wege. Axel Schröder berichtet. Den Stolz auf das neue Produkt merkt man Daniel Kardinal an. Der Leiter des Bereichs Versorgungsinnovation bei der Techniker Krankenkasse zeigt auf seinem Smartphone, wie die Mitglieder der Kasse in Zukunft ihre Daten einsehen können. Der Einstieg in unsere elektronische Gesundheitsakte TK Safe erfolgt auf Basis der TK-App. Das hat den Vorteil, dass Sie da eindeutig identifiziert sind mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung und einem Zugangsverfahren. Ist ganz klar, das sind nur Sie, die diese App nutzen können und nur auf Ihrem Gerät funktioniert das. Und nach der freiwilligen Registrierung, nach Eingabe eines persönlichen Sicherheitscodes, können die Mitglieder der Krankenkasse dann alle Daten einsehen, die ihre Gesundheit betreffen. Arztberichte, Röntgenbilder, die Zusammenstellung der einzunehmenden Medikamente und auch die Abrechnungen der Krankenkasse. Gespeichert sind die Daten auf deutschen Servern, betrieben vom IT-Unternehmen IBM. Wenn Sie sich entscheiden, Sie wollen Ihre Abrechnungsdaten in Ihrer Akte haben, dann werden die anonymisiert verschlüsselt auf einen Server der IBM übertragen, der in Deutschland steht, und entschlüsselt, personalisiert, liegen die Daten nur auf Ihrem Endgerät. Und welche Daten auf den Servern abgelegt werden, entscheiden die Patienten selbst. Sie können auswählen, welcher Arztpraxis oder welchem Krankenhaus die Informationen zur Verfügung gestellt werden. Mit der Einführung einer eigenen elektronischen Gesundheitsakte reagiert die Techniker Krankenkasse auf die quälend langsamen Fortschritte bei der Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens. Kernstück sollte mal die elektronische Gesundheitskarte sein. Seit 20 Jahren arbeiten Politik und Industrie, Kassen und Kliniken, Ärzte und Apotheker an dieser Karte. Über 1,5 Milliarden Euro wurden investiert, bislang ohne nennenswerten Nutzen für Kassen, Ärzte und Patienten. Deshalb geht die Techniker Krankenkasse wie auch die AOK jetzt eigene Wege und bringt eine eigene Gesundheitsakte auf den Markt. Am Testbetrieb bei der TK beteiligen sich 16 Krankenhäuser der Agaplesion-Gruppe. Dazu gehört auch das Hamburger Diakonie-Klinikum. Es passt perfekt zu unserer Digitalstrategie. Wir warten schon lange darauf, dass es Angebote gibt, dass Patienten ihre Unterlagen auch selbstständig verwalten und mittragen können. Denn so, erklärt der Geschäftsführer des Diakonie-Klinikums Jörn Wessel, könnte die Behandlung der Patienten schneller und fundierter erfolgen. Wir kennen alle die berühmte Antwort auf die Frage, welche Medikamente nehmen Sie denn? Naja, diese blaue Pille. So, und dann steht man davor und muss jetzt mal rätseln, was könnte das wohl sein? So ein Blick in die Medikationsliste im Patientensafe und man weiß, was für Medikamente das sind. Das ist ein enormer Fortschritt. Vor allem bei Menschen mit langwierigen Erkrankungen und komplexen Therapien seien die Daten aus der Gesundheitsakte ein großer Vorteil. Aufwendige, oft teure oder den Körper belastende Doppeluntersuchungen könnten dann entfallen. Insofern hat das sicherlich auch eine wirtschaftliche Komponente. Erstmal ist ein bisschen höherer Aufwand, aber langfristig gesehen sehen wir da schon Einsparpotenziale, die durch Digitalisierung in verschiedenster Form aber auch gehoben werden müssen. Draußen auf dem weiten Platz vor dem Diakonie-Klinikum sitzen Patienten und trinken Kaffee, genießen die Sonne. Die digitale Gesundheitsakte sei ein Fortschritt, der Datenschutz kein Problem, so die einhellige Meinung. Was will man da großartig verheimlichen? Eigentlich müsste man, je mehr Papier fließt, viel mehr Angst um Datenschutz haben. Weil Papier liegt gerne mal rum und elektronische Daten kann man viel besser sichern als Papier. Also wenn es sowas gibt und schön eingepflegt wird, ist das für jeden Arzt transparent und sofort sichtbar. Also ich finde das sehr gut. Auch Susanne Mauersberg vom Bundesverband der Verbraucherzentralen ist zufrieden. Schließlich würden die Daten der Patienten in Deutschland gespeichert und unterlägen damit den hiesigen, strengen Datenschutzvorschriften. Mit dem Vorstoß von Techniker, Krankenkasse und AOK komme endlich Schwung in die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Wichtig sei allerdings, dass die verschiedenen Projekte am Ende auch zusammenpassten. Es gibt verschiedene Aktentypen gegenwärtig und diese Aktentypen, die werden vermutlich über kurz oder lang dann alle irgendwann zusammengestöpselt werden und dann hat man dann hoffentlich ein System, das wirklich rundum gut funktioniert. Ob die Vorstöße der beiden Krankenkassen, der kränkelnden, seit 2003 geplanten elektronischen Gesundheitskarte neues Leben einhauchen werden, ist noch unklar. Sie könnten auch ihr Ende bedeuten, meint Jürgen Wasem, Professor für Medizinmanagement an der Uni Duisburg-Essen. Die spannende Frage wird sein, ob die 15 Jahre, die wir bisher auf der Bundesebene investiert haben, völlig in den Sand gesetzt sind und der Minister Spahn das Projekt auf der Bundesebene stoppt oder ob man einen vernünftigen gemeinsamen Gang zwischen den neuen Initiativen und dem, was bisher auf der Bundesebene gemacht worden ist, hinbekommt. Bislang können auf der elektronischen Gesundheitskarte nur die Stammdaten der Patienten wie Name, Geburtsdatum und Adresse gespeichert werden. Das hält auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn für nicht akzeptabel. Spätestens nach der Sommerpause will der Minister Pläne vorlegen, wie er die Digitalisierung voranbringen will.